Recht herzlichen Dank für den netten Applaus. Freut mich, dass Sie mich wiedererkennen. Darf ich Sie bitten, während dieser Vorstellung nicht mit Papierschwalben zu werfen? Ich könnte mich sonst verletzen. Ich begrüße heute Abend auch hier die Zuschauer aus Österreich und aus der Schweiz. Ich spiele heute Abend zuerst einige ganz neue Lieder und dann einige Stücke, die Sie noch nicht kennen. Das erste Stück, das ich heute Abend für Sie spielen möchte, handelt von einer Familie, die ertrunken ist. Sie hat versucht, in ihrem Hausboot eine Kellerwohnung einzurichten. Es ist ein Lied, das handelt von einem jungen Mann mit Potenzstörungen. Das ist ein Stück von Trini Lopez, If I Had a Hammer.